Du bist unendlich gegangen. Du bist unendlich gegangen. Es wissen Dramen. Es wissen Orden. Es wissen Leistungen. Und ab Dunkel uns erreichen. Denn als der Affen schien bei weg zu sein. Und vielleicht war es das. Oder vielleicht war es nicht so viel. Mit deinen Dramen zu erfüllen, mit deiner lebenden Fantasie, mit deinen Weisen, dass jeden Augenblick die Puppe öffnen. Öffne deine Flügel und nimm deine Flug. Es wissen Dramen, siehst du das Licht, es was es Schatten, die Straße, und in Zukunft, eine Zukunft, die sich entwickelt. Mit deinem Glauben an das, was du glaubst. Und deinem Glauben an deine Person. An deinem Glauben an die Straße und die Rosen auf den Seiten in Regen. Der Regen, der von Himmel kam. Du gehst eingetaucht in deine Gedanken und gehst instinktiv schlafen oder wach mit deinem Blick, Bewusstsein, Niveau oder parallel navigieren. Mit deiner hybriden Kultur, mit deinen weißen, nicht klaren, der Alters, dass die Puppe jeden Moment öffnet. Du bist unendlich gegangen. Es waren Traumen, es waren Orten, es waren Lichtungen in halb dunkel und zu erreichen, mit ihren Planen zu erhalten, was die Evolution und die Egenen entspricht, mir ihre Planen zu erhalten, Demokratie, Freiheit und Respekt, mir deine Träumen zu erfüllen, mir deine lebende Fantasie, mir deine Passion, dass jeden Augenblick die Puppe öffnet, öffne deine Flügel und nimm deine Flug, der Kavalier.